Ein toter Hahn wird selten fett. Von Jutta Motz. Regie Annette Kurt. Teil 1. Suchen Sie, bis Sie die Unterlagen gefunden haben. Unterlagen über ein Konto. Sonst passiert Ihnen was. War das schon wieder dieser Anrufer, gnädige Frau? Ich habe Sie gebeten, mich nicht mehr mit gnädige Frau anzureden. Der Gnädige hat es so gewünscht, Frau Meckel. Mein Mann ist tot. Trotzdem sind Sie nach wie vor für mich die gnädige Frau. Es gibt Wichtigeres. Kaum ist er unter der Erde, bricht hier ein Chaos aus. Wollen Sie nicht lieber die Polizei einschalten? Ja, das war heute schon der zweite Anruf. Ja, was soll die denn tun? Die Unterlagen suchen? Warum verstellt da jemand seine Stimme? Vielleicht ist es so eine Art von Telefonterror für alleinstehende Frauen. Man liest so viel darüber heutzutage. Hat sich der Anrufer verwählt? Sonst sollte er in der Kanzlei anrufen. Darf ich jetzt das Geschirr abräumen? Sind Sie fertig mit Ihrem Frühstück? Ja, Sie können. Sie müssen aufhören, um den Gnädigsten zu weinen. Er hat kurz vor seinem 50. Geburtstag eine so schöne Beerdigung gehabt. Eine richtige große Leiche. Ich gehe und mach auf. Bleibe Sie nur ruhig sitzen. Wenn's der Geldbriefträger wäre, dann würde ich selber rennen. Hertha, bei uns stimmt etwas nicht. Wir wohnen in Frankfurts bester Gegend, in einer Villa, und ich habe keinen Pfennig Bares zur Hand. Nur Rechnungen, Leasingverträge, Hypotheken. Ich komme! Bin schon auf dem Weg! Mein verstorbener Mann scheint über unsere Verhältnisse gelebt zu haben. Frau Meckel, Sie haben Besuch. Frau Doktor ist aus den Ferien zurück und will Ihnen kondolieren. Liebe Ruth, wenn ich gewusst hätte. Almut, du? Ich wäre doch sofort zu dir gesaust und hätte den ganzen Klimbim mit der Beerdigung von Richard für dich erledigt. Quatsch, du hast deine Ferien dringend gebraucht. Hertha war mir eine große Hilfe. Ja, sie ist schon in dem Alter, in dem man eine Reihe von Verwandten erfolgreich beerdigt hat. Woran ist Richard so plötzlich gestorben? Ein Unfall? Ist er gerast wie immer? Nein, es war ein unspektakulärer, ein leiser Tod. Ganz leise. Irgendwie beinahe unbemerkt. Am Schreibtisch, in seiner Kanzlei. Ein Herzinfarkt. Seine Sekretärin hat ihn nach der Mittagspause gefunden. Das war sicher ein Schock für dich. Ich muss sagen, ich war eher erleichtert. Die letzten Jahre unserer Ehe waren schlimm. Er wollte sich nicht scheiden lassen, wegen der Reputation. Hat gedroht, mir unsere beiden Töchter wegzunehmen. Also bin ich geblieben. Also so eine langweilige Zwangsehe, die aus einem Agreement von gegenseitiger Höflichkeit bestand. So kann man es nennen. Und das eigene Vergnügen? Das bleibt bei so viel Wohlanständigkeit auf der Strecke. Warum bist du keine lustige Witwe? Nicht so verheult, mit verquollenen Augen. Ja, mit dem Witwenstand könnte ich mich anfreunden, wenn ich nur ein ganz klein wenig Bewegungsfreiheit hätte. Aber ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Töchter im zu teuren Internat, Hertha, die ich nicht bezahlen kann, ein Mercedes-Coupé geleast. Kein Pfennig Bares im Haus. Die Konten von Richard sind alle gesperrt. Gesperrt? Wieso? Keine Ahnung, ich kapiere das nicht so ganz. Das hat mir August versucht zu erklären. Welcher August? August Billroth ist ein Kollege von Richard. Die Anwaltskammer hat ihn bestimmt. Jemand, der juristisch Ahnung hat, soll alles für mich abwickeln. Und was wickelt dieser August so für dich ab? Die Anwaltskanzlei von Richard. Er hat mir erklärt, es gebe ein Durcheinander zwischen Privat- und Anwaltskonten. Deshalb wohl. Jedenfalls, alles ist gesperrt zurzeit. Und privat? Ist der Herr von Interesse? Durchaus. Etwas jünger, ein eher ruhiger Typ, aber nicht ohne. Hat auch in Freiburg Jura studiert. Kannte Richard aber nicht persönlich, war damals noch Anfänger. Du bist gerade im richtigen Alter für was Jüngeres. Oh, bitte nicht schon wieder. Ruth Meckel, wer spricht da? Was denn? Was wollen Sie von mir? Was denn für ein Konto? Wenden Sie sich an Rechtsanwalt August Billroth in der Kanzlei meines verstorbenen Mannes. Oder kommen Sie her und suchen Sie selbst. Wer sind Sie eigentlich? Was ist denn hier los? Irgendetwas Komisches. Da ruft einer immer an und der will, dass ich Unterlagen suche über ein Konto. Die sind eh alle gesperrt und Bargeld haben wir auch nicht. Nicht mal Versicherung? Nichts. Weder eine Ausbildungsversicherung für die Töchter, noch etwas für mich. Als Hinterbliebene. So macht das Witwendasein wirklich keinen Spaß. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Verkauf was von diesem Barockplunder, mit dem Richard dich umgeben hat. Die Madonnen, die Putten, die Kommoden. Darf ich erst, wenn ich einen Erbschein habe, sagte der Antiquitätenhändler. Ja, ist denn das Testament immer noch nicht eröffnet? Nach 14 Tagen? Es liegt in Freiburg bei seinem Studienkollegen, bei Klaus Rennert. Ich habe nicht einmal das Fahrgeld bis nach Freiburg. Hier. Mehr habe ich nicht dabei. Aber das reicht für die notwendigsten Lebensmittel. Und morgen fahren wir zusammen nach Freiburg. Melde uns bei Klaus an. Ich freue mich direkt, den alten Lackaffen wiederzusehen. Vielleicht besuchen wir bei der Gelegenheit ein paar Freundinnen aus unseren Studientagen. Ja, ich habe eh noch Ferien. Ist noch was? Du guckst so merkwürdig. Almut, ich glaube, ich werde bedroht. Quatsch, der wird sich verwählt haben. Entschuldigen Sie die Störung. In der Kanzlei ist heute Mittag eingebrochen worden. Alles ist durcheinander geworden. Alle Akten sind aus den Schränken gerissen. Hatte Richard männliche Ausstrahlungskraft? Nee. Aber du meinst, er hatte gar keine Wirkung bei Frauen? Du hast zu früh geheiratet. Seine Selbstsicherheit, seine Selbstzufriedenheit, das hat vielleicht Anklang gefunden. Er war ein Mensch, der die Rolle des ehrenwerten Rechtsanwaltes und Notars durchaus überzeugend spielte. Er hat sich selbst geglaubt. Seine selbst inszenierte Rechtschaffenheit soll er geglaubt haben? Sonst hätte er ja gar nicht mit sich selbst leben können. Und wenn er sich in eine kriminelle Sache hat reinziehen lassen? Dann dürfte das eine ziemlich beklemmende Erfahrung für ihn gewesen sein. Mir hat er immer Moral gepredigt. Vielleicht hat er sich zu Tode geärgert. Oder zu Tode gefürchtet. Hier, sieh mal. Tolles Messingschild. Dr. Jur Klaus Rennert, Rechtsanwalt, erster Stock. Frisch poliert. Hatte Klaus nicht einen Kompagnon? Einen alten Herrn aus der Verbindung, der ihn in seine Kanzlei hineingenommen hat. Vermutlich an Altersschwäche gestorben. Oder vom ehrgeizigen Klaus vergiftet? Nämlich Almut. Hast du Klaus vorbeigehen sehen? Eben gerade. Er ist ganz schön dick geworden. Ein guter Hahn wird selten fett. Meine liebe Ruth, es ist so entsetzlich. Du nun ganz allein, die beiden Töchter halbwaisen. Du ohne männliche Hilfe, das alles tut mir so leid. Guten Tag, Klaus. Wie geht es dir? Liebe Almut, es freut mich, dich zu sehen. Forsch wie früher schon. Möchtest du nicht hier im Wartezimmer bleiben? Bitte, Ruth. Die arme Ruth, ihr Kreislauf sehr labil. Ja, bitte dann tretet ein. Setz dich, liebe Ruth. Der Sessel am Schreibtisch ist für dich. Du, Almut, du kannst bitte da hinten Platz nehmen. Ja? So, liebe Ruth, darf ich dir das Testament, das mein lieber Studienfreund Richard, dein lieber und fürsorglicher Mann, bei mir hinterlegt hat, zu lesen geben? Das Haus am Lerchesberg für die Töchter, der Erlös aus der Kanzlei für mich und... Ja, und gibt es irgendwo Bares? Meine liebe Ruth, mit diesem Testament sind die gesetzlich vorgeschriebenen Prozente für die Ehefrau und für die Kinder eingehalten. Ich habe das mal ganz grob überschlagen. Es hat alles seine Ordnung, wie ich es von deinem lieben Mann, meinem Freund Richard, nicht anders erwartet habe. Ja, und wovon soll Ruth leben? Leider bin ich nicht in der Lage, darauf eine Antwort zu geben. Ich habe gehört, es gibt Probleme in der Kanzlei. Sicher lässt sich alles bald regeln. Hättest du mich zur Beerdigung rechtzeitig eingeladen, hätten wir alles schon in Frankfurt besprechen können. Ja, aber ich habe doch eine Todesanzeige geschickt. Der Brief kam erst nach der Trauerfeier bei mir an. Du hättest mich anrufen sollen. Ich wäre dir gerne bei allen Fragen mit der Kanzlei eine Hilfe gewesen. So, du kannst jetzt hier unterschreiben. Mit diesen von mir vorbereiteten Papieren kannst du den Erbschein in Frankfurt beantragen. Damit wird vieles leichter für dich. Du bist ein armes Schwein, Ruth. Es wird sich alles regeln lassen. Hat Richard dir nie etwas über seine Geschäfte erzählt, wenn er einmal im Monat über Freiburg nach Zürich fuhr? Oder habt ihr an irgendetwas gemeinsam gearbeitet? Leider habe ich keine Mandanten, deretwegen ich nach Zürich fahren muss. Ja, aber du musst doch gewusst haben, weshalb Richard... Leider kann ich dir da nicht weiterhelfen. Wieso fuhr er immer erst nach Freiburg und am nächsten Tag weiter nach Zürich? Meine liebe Ruth, Richard kam mich als Freund besuchen. Wir haben nicht über seine Geschäfte gesprochen. Ich wusste nur, dass er irgendwas in der Schweiz für einen Mandanten zu regeln hatte. Nicht wo, nicht was, nicht für wen. Hat er mit einer bestimmten Bank zusammengearbeitet? Wie kommst du denn darauf? War nur so ein Gedanke. Schwer vorstellbar, so eng, wie ihr befreundet wart. Und du hast keine Ahnung? Liebste Almut, noch immer so aufmüpfig wie in deinen wilden Studienzeiten. Ich habe alle Papiere eingesteckt. Bitte lass uns gehen, Almut. Nochmals mein herzlich empfundenes Beileid, liebe Ruth. Almut. Klaus. Ich wäre dir gerne an Hilfe gewesen. Der Einzige, den der Lackaffe hilft, ist er selber. Wenn schon eine Scheidung so ein unerträglicher Imageverlust für Richard gewesen war, warum hat er dann seine Frau und seine Töchter völlig unversorgt hinterlassen? Weil er noch nicht mit seinem Tod gerechnet hat. Richards letzter Wille war, wie so manches in seinem Leben, eine einzige Überraschung für mich. Er hätte so viel Verantwortung aufbringen müssen, wenigstens nach seinem Tod anständig für euch zu sorgen. Naja, vielleicht hat er das ja. Aber anders. Zürich, Zürich, Zürich. Wenn er nun nicht nur Geld für einen Mandanten dorthin getragen hat, sondern... Daran dachte ich auch. Du meinst, Richard hätte... Na, so wenig kann er als Wirtschaftsanwalt gar nicht verdient haben, dass sich nicht irgendwo etwas an Geld finden ließe. Und genau da werden wir ansetzen. Ja. Wer glaubt schon, dass die beiden Männer nie über Geschäfte gesprochen haben? Ja, wie können wir das nur herausfinden? Wir werden seinen Freund Klaus beschatten. So finden wir das sehr schnell heraus. Wieso Klaus? Na, weil er irgendetwas wissen muss. Er hat dich gefragt, ob du etwas von einer Bank und so. Er wollte dich aushorchen. Wenn er dir also das Geheimnis der Reisen in die Schweiz nicht erklärt, dann vielleicht, weil er sich selbst bedienen möchte. Richard und seinem Freund Klaus nichts erzählen, glaubst du das? Männer geben an, mit ihren Frauen, mit ihrem Geld, mit ihren Freundinnen, mit ihren Geschäftsverbindungen. Nur schweigen. Das können sie nicht. Setz dich. Von hier aus haben wir die ganze Gasse und die Kanzleitür im Auge. Wie willst du das anstellen? Klaus beschatten. Na, indem wir hier im Schatten dieses Sonnenschirmes das gloriose Testament mit einem Viertel Weißwein begießen. Ja, irgendwann wird er ja zum Mittagessen herauskommen und irgendwo hingehen. Und dann folgen wir ihm. So denkst du dir das, ne? 2 Viertel trockenen Weißen. Klaus hat bestimmt Unterhosen mit Nadelstreifen. Sicher eine französische Nobelmarke mit Luftkühlung gegen Unsachgewesen. Kannst du dein freches Mundwerk nicht halten? Kann ich, will ich aber nicht. Ein toller Typ. Passender Siegelring zur Krawattennadel, passende Uhr, hochkarätig. Bei dem tickt's doch nicht richtig. Neureicher Pfingstochse. Danke. Danke. In meiner misslichen Lage sollte ich so schnell wie möglich einen reichen Mann für mich finden. Einen wie Klaus? Jetzt spinnst du aber. Da kämst du doch vom Regen in die Traufe. Ein selbstherrlicher, rechthaberischer Macho. Glaubst du, Richard und Klaus haben etwas mit einem Kollegen in Zürich ausgeklärt? Ja, um das herauszufinden, sitzen wir hier. Vielleicht hat Richard etwas für dich und die Töchter zur Seite geschafft. Und nun versucht Klaus, es sich unter den Nagel zu reißen. Ich hab Hunger. Oh, lass uns was zu essen bestellen. Hm. Können wir bestellen? 2x Spargel mit Schinken und noch je ein Viertel. Er ist regelmäßig nach Zürich gefahren. Ja, und wenn da eine schiefe Sache gelaufen ist, dann weiß Klaus Bescheid. Klaus ist der geizigste Mensch, den ich kenne. Der würde versuchen, sich selbst alles unter den Nagel zu reißen. Das können wir auf keinen Fall zulassen. Verstanden? Verstanden. Ich warte schon auf euch, ihr beiden. Mein Mann hat mir erzählt, dass er euch gesehen hat. Heute Mittag schon, auf dem Münsterplatz. Herzlich willkommen in Freiburg. Marlene, es ist so schön, dich zu sehen. Wir brauchen deinen juristischen Rat. Ja. Ruth, komm rein. Mein Beileid noch nachträglich. Ich habe gehört, sie wird's überleben, Marlene. Es ist sehr schwer für dich alleine. Ach, nein. Ich bin erstaunt, wie erleichtert ich bin. Sag mal, kommt der jetzt von der Sauftour? Es war eine Testamentseröffnung. Bei Klaus Rennert, deinem Kollegen. Bei Klaus? Mhm. Oh. War das Testament so gut oder so beschissen, dass ihr euch die Nase begossen habt? Beschissen. Aber wir haben so viel trinken müssen, weil wir die Kanzleitür von Klaus beobachten müssen. Ah, und deshalb habt ihr auf dem Münsterplatz gesessen und getrunken und getrunken. Ja, wir haben bestellt und bestellt und bestellt. Ja, und vom Kaffee scheint ihr nichts zu halten. Hm? Ich mache euch welchen. Dann könnt ihr in aller Ruhe erzählen. Was willst du denn nun machen? Du hast doch 2 Töchter im schulpflichtigen Alter, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Meine Ausbildung habe ich nicht abgeschlossen, nie einen Beruf ausgeübt, kein Geld im Haus. Nur Schulden. Also Geld. Geld könnte schon da sein. Weißt du, Marlene, Ruth erhält nämlich anonyme Anrufe und Drohungen. Und in Richards Büro ist gestern eingebrochen worden. Habt ihr das der Polizei gemeldet? Ja, nicht das mit den anonymen Anrufen. Ich war nicht sicher, ob der Anrufer wirklich mich meinte. Naja. Ich habe noch immer die Hoffnung, dass er sich nur verwählt hat. Gut. Also pass auf. Richard ist jeden Monat erst nach Freiburg zu Klaus gefahren und dann nach Zürich. Also, was macht man wohl in Zürich? Mhm. Was meinst du, Marlene? Mhm. Man bringt Geld hin, oder? Du als Kinderärztin musst es ja wissen. Ach, apropos, hast du deine Praxis schon abgestottert? Verschuldet bis über beide Ohren. Ja, aber Wirtschaftsjuristen ist das doch anders, dachte ich. Die verdienen gut, sagte mir Richard. Dann wird's wohl stimmen. Klaus ist zwar ein Studienkollege von Richard und mir, aber als Anwalt war er noch nie meine Kragenweite. Als ich anfing, war er schon Assistent an der Uni. Einer von den Aktentaschenträgern und Türaufhaltern für die Herren Professoren. Ein Liebediener. Und ein Verbindungsstudent. Wie Richard. Eben. Hm? Nie mein Fall. Richard schwamm schon damals in seinem Fahrwasser. Guter Jurist, machte Prädikatsexamen, fachlich sehr gut. Hm. Aber der Einbruch in die Kanzlei, die Anrufe bei dir zu Hause, das macht mich stutzig. Na, vielleicht hat irgendein Krimineller einen Hinweis auf ein Nummernkonto bei Ruth gesucht. Die Beute aus dem letzten Bankraub. Du hast eine blühende Fantasie, Almut. Wann genau war der Einbruch in die Kanzlei? Gestern Mittag. Vermutlich wusste nicht nur Richard, sondern noch irgendjemand, eventuell in Zürich, von einer nicht gerade gesetzeskonformen Aktion. Ja, aber wieso hat sich denn der Betreffende erst 2 Wochen nach Richards Tod gemeldet? Marlene, liest du immer noch so viele Krimis? Richard war kein Hehler, sondern Rechtsanwalt. Kannst du dir nicht vorstellen, dass er so ein wenig außerhalb der Legalität handeln konnte, wenn es sein Schaden nicht war? Wo hat er wohl das Geld in Zürich versteckt? Habt ihr alle Unterlagen von Klaas erhalten, um einen Erbschein in Frankfurt zu beantragen? Ja, Ruth hat alles. Dann soll mein Ältester nach Frankfurt fahren. Hast du dort jemanden, der dein Vertrauen genießt? Rechtsanwalt August Billroth, der löst Richards Kanzlei auf. Der kann alles für mich erledigen. Okay, wenn mein Sohn mit dem Erbschein zurückkommt, dann fahren wir nach Zürich. Dort fragen wir nach Geld bei den größten Bankhäusern. Bei allen? Naja, es wäre einfacher, wenn wir einen Hinweis hätten. Wo wir mit der Sucherei anfangen können. Irgendein Bankmann aus Zürich hat mir kondoliert. Ach. Die Adresse liegt bei mir zu Hause. Ja, und dann fährt Marlenes Älteste auch noch bei deiner Perle Hertha vorbei und lässt sich den Brief raussuchen. Ja. Und genau bei dem Bankier beginnen wir dann unsere Suche nach irgendwelchem Geld. Es ist nach Mitternacht, meine Damen. Wir sind hundemüde und würden gern in unser Hotelbett gehen, wenn darin nicht eine Leiche läge. Ja, sind Sie da ganz sicher? Ich bin Ärztin, ich weiß, wie Leichen aussehen. Jetzt rufen Sie die Polizei und verlangen Sie die Mordkommission. Wieso? Glauben Sie, er hat sich selber das halbe Gesicht weggeschossen und dann die Waffe versteckt? Ich gehe sofort zum Telefon. Schließen Sie die Tür hinter sich zu. Wartet Sie dort drüben, bitte. Kommen Sie, Herr Kommissar, hier entlang. Unverschämt, wie der Mörder unser Zimmer verwüstet hat. Die ganze Unterwäsche von uns beiden ist durchwühlt. Alles liegt auf dem Boden. Wenn wir nur wüssten, was der gesucht hat. Hinweise, Unterlagen zu etwas, was wir vielleicht erst in Zürich finden werden. Konnte er sich nicht woanders als zwischen unseren Betten erschießen lassen? Jetzt jammer nicht, du hast die Leiche nicht gesehen. Der sieht ja ganz fürchterlich ernst aus. Sag bloß nichts von Zürich. Meine Damen, guten Morgen. Sie haben eine makabere Vorstellung von einem guten Morgen. Hätte auch lieber bis um 6 Uhr weitergeschlafen. Kennen Sie den Ermordeten? Nein, wie kommen Sie denn darauf? Er hat leider keine Ausweispapiere bei sich. Der Tote ist Rechtsanwalt Dr. Klaus Rennert aus Freiburg. Aber wieso denn Klaus? Kennen Sie den Toten also doch? Ja, aber ich bin an der Tür stehen geblieben. Sein Gesicht habe ich nicht gesehen, nur die Hosenbeine. Sei froh. Und was hat Dr. Rennert nachts in Ihrem Zimmer gesucht? Wie ist er hereingekommen? Ja, er hat mir gesagt, die beiden Damen bräuchten eine Jacke. Wie? Ja, er wollte etwas Warmes holen. Was kann er gesucht haben? Keine Ahnung. Wir waren heute Morgen bei ihm, eine Testamentseröffnung. Meine Freundin ist gerade verwitwet. Mein Beileid. Danke. Könnten wir ein anderes Zimmer haben? Es ist zu viel für Frau Meckel. Ja, sie ist ja ganz bleich und zittert. Geben Sie den beiden Damen schon ein neues Zimmer. Ich rufe erst einmal die Spurensicherung. Das Zimmer wird dann versiegelt. Versiegelt. Sie kommen bitte, wenn Sie ausgeschlafen sind, mit Ihren Ausweisen zur Kriminalpolizei. Wir müssen ein Protokoll machen. Sie dürfen sich in der Zwischenzeit einmal überlegen, warum jemand Herrn Rechtsanwalt Dr. Rennert hierher nachgegangen ist, was Dr. Rennert gesucht haben kann und wer Dr. Rennert erschossen hat. Ich vermute, das ist Ihre Aufgabe. Und ich vermute, Sie haben beide ein sehr gutes Alibi. Wirklich kein Problem. Trotzdem. Nicht gerade ein alltäglicher Abschluss für eine Testamentseröffnung. Kommt Ihnen das nicht merkwürdig vor? Diese Frage sollten Sie sich stellen. Wir haben damit nichts zu tun. Wer war der Mann, der Klaus bisher gefolgt ist? Und warum hat er ihn erschossen? Auf jeden Fall niemand, mit dem man spaßen kann. So viel dürfte klar sein. Lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip beeindruckend, diese schönen Häuser hier in Zürich. Alle Anfang des 20. Jahrhunderts. Repräsentative Bauten. Gut, und wir sind hier, um die Banken abzuklappern. Hör doch zu, hier spricht die ehemalige Kunsthistorikerin. Du solltest uns mal ein Referat über die Architektur der Gründerzeit halten. Aber ein anderes Mal, wenn wir zum Vergnügen hier sind. Ja. Irgendetwas muss Richard doch in Zürich zu tun gehabt haben, Ruth. Du hast alles, was du brauchst. Den Erbschein? Mhm. Du bist bei der ersten Bank sogar telefonisch angemeldet. Es ist der Herr vom Kondolenzschreiben, ein Herr Stöckli. Stöckli, oder? Ja, Stöckli. Nur hineingehen. Also reingehen, das musst du alleine. Gerade wenn man euch am nötigsten braucht, dann lasst ihr mich alleine. Wenn sich hier ein Nummernkonto auf Richards Namen befinden sollte, wird die Bank nur dir als Erbin und Witwe Auskunft geben. Ja, und niemals einem mittleren Volksauflauf. Schließlich spricht man nicht umsonst von einem Bankgeheimnis. Genau. Na gut, ich tue also, als ob ich etwas von einem Nummernkonto wüsste. Ja. Ja, und wenn es keins gibt? Dann lächelst du lieb und behauptest, du hättest dich in der Bank getäuscht. Hier gibt's noch ein paar andere Geldinstitute. Ich bin nicht so gerissen wie ihr. Ja, dann wird es höchste Zeit, dass du es lernst. Denk an deine Töchter. Es geht um euren Lebensunterhalt. Wie schön, dass Sie endlich den Weg zu uns gefunden haben. Darf ich Sie in unser Besprechungszimmer bitten? Ja, danke. Guten Tag, Herr Stöckli. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Leider fand ich vorher keine Zeit. Die Beerdigung, die Testamentseröffnung, der Erbschein. Es hat alles sehr viel Zeit gebraucht und sehr viel Kraft. Ja, aber dafür habe ich doch volles Verständnis. Der plötzliche Tod muss ein Schock gewesen sein. Ja. Sie wollen sicher den Erbschein zuerst sehen. Nur der guten Ordnung halber, darf ich? Bitte. Ah, eine Fotokopie für unsere Unterlagen. Es ist sehr umsichtig von Ihnen daran zu denken, Frau Merkel. Sie haben sicher eine Identitätskarte bei sich. Oh ja, bitte. Danke. Das war übrigens sehr freundlich, sich telefonisch anzumelden. So konnte ich alles vorbereiten. War das Ihre Sekretärin am Telefon? Nein, eine Freundin, die mir behilflich ist. Ah ja. Übrigens ein Kaffee Graham für Sie? Ja, bitte. Frau Bürgi! Machen Sie uns bitte einen Kaffee Graham. Frau Meckel... Wenn ich etwas sagen darf, Sie sollten vorsichtiger sein. Alle diese Dinge, die im Zusammenhang mit diesem Konto hier stehen, die sollten Sie alleine regeln. Wissen Sie ein falsches Wort und schließlich könnte sich die deutsche Steuer für dieses Konto interessieren. Oh ja, ich verstehe. Das habe ich nicht bedacht. Ja. So, hier auf diesem Computerausdruck sehen Sie den Betrag, den Ihr Gatte, der leider so plötzlich verstorben ist, im Laufe der Zeit einbezahlt hat. Wie Sie sicher wissen, nennt man dieses Konto ein Nummernkonto, im Volksmund sozusagen. Ja, es handelt sich um ein Konto, das statt des Namens des Besitzers eine Nummer trägt. Die sehen Sie hier oben. Ja. Ah, ja. Selbst unsere Angestellten wissen nicht, wer sich hinter diesen Nummern verbirgt. Ich als Berater Ihres Mannes... Wie vertraut waren Sie mit meinem Mann? Auch persönlich gar nicht, aber als Bankberater. Wie kommt der Betrag von 1,7 Millionen auf das Konto? Nicht 1,7, sondern 17 Millionen Schweizer Franken, Frau Meckel. 17 Millionen, um die handelt es sich hier. Seit etwa 5 Jahren, ja, also nicht ganz so lange, brachte der Herr Rechtsanwalt regelmäßig Geld zu uns. Er hatte vielleicht gut spekuliert an der Börse oder lukrative Fälle in der großen Wirtschaft oder so. Ah, da kommt der Kaffee Graham. Merci, Frau Bürgi. Merci vielmal, ja. Bitte, bedienen Sie sich. Milch? Zucker? 17 Millionen. Ja, die jetzt Ihnen gehören. Wenn Sie bitte hier unterschreiben wollen. Wir haben übrigens von dem tragischen Tod des Herrn Dr. Rennert in der Zeitung gelesen. Er war als Zeichnungsberechtigter für dieses Konto eingetragen. Klaus Rennert? Ja, leider habe ich ihn nie persönlich kennengelernt. Ihr Gatte kam immer allein mit dem Geld, merkwürdigerweise immer mit dem Zug. Hatte er Angst vor dem Fliegen? Nein, er hatte vorher oder nachher Besprechungen in Freiburg mit Klaus Rennert. Ah ja, ja, ja. Also deshalb, wie wir in Erfahrung bringen konnten, sind Sie und Ihre Begleiterin nicht in den Fall verwickelt. Es ist eine wahnsinnig peinliche Geschichte, die da in Ihrem Hotelzimmer passiert ist, nicht? Sie haben Nachforschungen über mich angestellt? Ja, aber gnädige Frau, bei einem so hohen Kontostand. Und wo Dr. Rennert sich hat ermorden lassen? Ja, all das sind Aktivitäten, mit denen wir nicht irgendwie in Verbindung gebracht werden wollen. Das schadet unserem Ruf. Sie haben bei der Freiburger Kripo... Ja, aber ganz diskret. Sehen Sie, nachdem ich gestern Morgen in der Zeitung gelesen hatte, ich meine von dem bedauerlichen Zwischenfall in Ihrem Hotel. Sie spionieren mir einfach nach? Wir haben über einen befreundeten Anwalt in Freiburg im Breisgau diskret nachfragen lassen, ob Sie vielleicht, Sie verstehen, also niemand käme auch nur im Entferntesten auf die Idee, dahinter könne eine Schweizer Bank stecken. Wie tröstlich für mich. Ja, wir sind da sehr diskret. Sehen Sie, ich verstehe den Schock, unter dem Sie seit diesen tragischen Ereignissen stehen müssen. Es war entsetzlich. Wenn Sie übrigens Bargeld mitnehmen möchten, sagen Sie es bitte. Dann sind nur einige Formalitäten zu erledigen. Ich brauche eigentlich... Wie viel benötigen Sie? 10.000? Wenn es möglich wäre. Ja, aber selbstverständlich, gnädige Frau, bitte, bitte. Hier, hier, da, wenn Sie da vielleicht unterschreiben. Ja, ja. So, das sind die Formulare, damit das Konto von nun an auf Ihren Namen und den Ihrer Töchter lautet. 10.000, sagen Sie, in großen Scheinen? Ja, bitte, in große. Ja, vermutlich werden Sie, wie vom Herrn Rechtsanwalt geplant, das ganze Geld auf ein Stiftungskonto nach Liechtenstein transferieren wollen. Warum wollte mein Mann das Geld von einem Nummernkonto bei Ihrer Bank nach Liechtenstein transferieren? Och, diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, da ich nicht weiß, weshalb Herrn Dr. Meckel diese Maßnahme sinnvoll erschien. Könnten Sie mir einige Gründe dafür nennen? Ja, sollte die deutsche Steuerunterlagen, Nummern, die offensichtlich verschlüsselt und zum Teil als Telefonnummern getarnt wurden, gefunden haben, wäre es sinnvoll, ein solches Nummernkonto aufzulösen. So schnell wie möglich. Ja, ohne Zweifel. Doch wohin mit dem Geld? Den Aktien oder den Obligationen, die da im Depot liegen? Ja, keine Ahnung. Damit bei Nachforschungen wirklich gar nichts mehr zu finden ist, begründet man eine Stiftung. Zum Beispiel in Liechtenstein. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn einem die deutsche Steuer im Nacken sitzt? Ja, also aus steuerlichen Gründen möglicherweise. Steuerhinterziehung, wie Sie es in Deutschland nennen, das wäre hier kein Delikt. Da würden wir nie eine Auskunft erteilen. Anders wäre das bei gestohlenem Geld? Ja, gnädige Frau, was denken Sie? Ja, das ist nur eine rein theoretische Frage. Ach so, ja, ja. Also bei kriminellen Handlungen bieten wir der Staatsanwaltschaft unsere Hilfe an. Wenn ein entsprechendes Gesuch von einer ausländischen Strafbehörde vorliegt und von unserer Staatsanwaltschaft gut geheißen wird. Kommt das häufig vor? Na ja, man liest hin und wieder in Verbindung mit verbrecherischen Organisationen und Machenschaften von Staatsoberhäupten in der Zeitung davon. Ich danke für Ihre Erläuterungen. Sollen wir die Unterlagen für eine Übertragung der Vermögenswerte nach Liechtenstein für Sie vorbereiten? Dann informieren Sie uns bitte rechtzeitig. Nein, bitte nicht. Ich werde mir alles in Ruhe überlegen. Ja, selbstverständlich. Wir beraten Sie gerne. Ich werde sehen. Natürlich, diese Entscheidung liegt vollkommen bei Ihnen. Darf ich den Zettel hier mitnehmen? Oh, davon möchte ich dringend abraten, Frau Meckel, wegen der deutschen Steuer. Ach. Sie könnten vergessen, ihn vor der Heimreise zu vernichten. Oh, ja. Ja, sehen Sie? Ja, die 10.000 Franken warten draußen auf Sie. Selbstverständlich in großen Scheinen. Furchtbares passiert. Du zitterst hier, was ist denn los? Also ich weiß nicht. Da oben liegen 10 Millionen Franken auf Richards Namen. 17? 17 Millionen? Oh Gott. Oh Gott, da steckst du aber ganz schön in der Scheiße. Lasst uns weitergehen, sonst fallen wir auf. Am Ende der Straße, bei dem Platz, da ist eine Bierhalle. Da können wir was essen. Also ich nehme ein Bier. Ich auch. Und dann eine Wurst mit Rösti? Ja, ich auch. Und du? Na, ich mag nichts, danke. Also wir nehmen es dreimal, danke. Drei Schiblik, drei Rösti und drei Steine. Jawohl. Na, wenn so viel Geld nicht ehrlich erworben sein kann, dann ergeben die Drohung, der Einbruch und die Ermordung von Klaus einen Sinn. Wieso die Ermordung von Klaus? Na, er war berechtigt, an dieses Konto ranzugehen. Er hatte eine Vollmacht. Er war noch nie selbst bei der Bank gewesen, sagte mir der Stöckli. Na, was wollte er denn nachts in unserem Hotelzimmer? Na, irgendein Hinweis oder ein Dokument, um genau an dieses Geld heranzukommen. Vermutlich hat ihm irgendwas gefehlt. Der rechtmäßige Besitzer suchte genau das auf und ermordete Klaus, der ihm in die Quere kam. So, zuerst mal die drei Stangen, meine Dame. Danke. Das tut aber gut. Also, von einem rechtmäßigen Besitzer würde ich nicht unbedingt ausgehen. Nicht bei einem Mord. War Klaus der Mann, der dich mit verstellter Stimme am Telefon bedrohte? Nein, das glaube ich nicht. Das hätte ich doch gemerkt. Obwohl Richard fast 14 Tage tot ist, hat er das Konto noch nicht geplündert. Was kann Klaus gefehlt haben? Wahrscheinlich die Vollmacht. Nein, die lag bei der Bank. Ja, vielleicht wusste er nicht, bei welcher der Zürcher Banken das Konto ist und er suchte nach einem Hinweis dafür. Und dann käme er auch für den Einbruch in der Kanzlei in Frage. Oder wir haben da eine Spur unseres Mörders, der dich genauso wie Klaus verfolgte. Ja, aber warum beginnen die Drohungen die Suche nach den Unterlagen erst so lange nach Richards Tod? Weil unser unrechtmäßiger Besitzer damit gerechnet hat, dass sich jemand mit ihm wegen des Geldes in Verbindung setzt. Ja, was nicht passiert ist, da Klaus Rennert nicht an das Geld herankommen konnte. Genau, denn irgendetwas muss ihm noch gefehlt haben. Ja, von der Vollmacht wusste er. Aber er wusste nicht, zu welcher Bank er gehen sollte. Richard war an diesen Dingen immer sehr verschwiegen. Eher misstrauisch. Können wir mit unseren Vermutungen nicht einfach zur Polizei gehen? Dann haben wir Ruhe vor all dem Ärger. Wir können nichts beweisen. 17 Millionen, reicht das nicht? Und dreimal Rösti. Danke. Und drei Schöblick. Ein guter. Ja, vielleicht bilden wir uns alles ein und dein Mann war nur ein sehr gewiefter Rechtsanwalt. Der sein ehrlich erworbenes Vermögen an der Steuer vorbei in die Schweiz gebracht hat. Warum wollte er dann alles auf ein Stiftungskonto in Liechtenstein übertragen? Was? Hast du irgendwas unterschrieben? Nein. Aber ich habe mir erklären lassen, warum man einen solchen Transfer macht. Weil man jedes Geld oder Aktienkapital dann mit dem Zugriff einer möglichen Strafverfolgung entziehen kann, selbstverständlich auch der Steuerfahndung. Ein Nummernkonto würde ausreichen, wenn es nur darum geht, die Steuer zu betrügen. Richard hat das etwa 5 Jahre lang gereicht. Aber in letzter Zeit hat er über die Bank in Zürich einen Weg gesucht, die 17 Millionen noch einmal, und zwar nach Liechtenstein, verschwinden zu lassen. Ja, um es seinem Besitzer zu klauen. Almut. Das genau könnte der Grund sein. Der Unbekannte, der dich bedroht und Klaus ermordet hat, ist vermutlich der Besitzer des Geldes. Richard, ein Dieb. Richard war schon während des Studiums immer besonders gründlich und dachte an alles. Oder aber er hat das Geld unrechtmäßig erworben und ahnte, dass die deutsche Staatsanwaltschaft hinter ihm her ist. Dann müsste er aber verdammt viel Dreck am Stecken haben. Ja, so furchtbar helle sind die Fahnder von der Polizei in Wirtschaftsfragen nun auch wieder nicht. Vermutlich haben die Täter die bessere Ausbildung. Steht zu befürchten. Pardon, die Dame, ist eine von Ihnen Frau Meckl aus Frankfurt? Wer weiß, dass ich hier bin? Ja, Sie haben das Telefon. Kommen Sie bitte mit. Wenn du nicht aufstehst und ans Telefon gehst, wirst du es nie erfahren. Was hältst denn du von der Sache, Marlene? Tja, seltsam. Hättest du das von Richard gedacht? Welche Art von Verbrechen kann ein Rechtsanwalt begehen, bei dem so viel Geld an ihm kleben bleibt? Da muss eine alte Frau verdammt lange für stricken. Ich müsste über 1 Million Kinder impfen. Das musst du dir mal vorstellen. Da kommt Ruth. Am Telefon war derselbe Mann, der mich in Frankfurt schon 2 angerufen hat. Wie konnte er nur wissen, dass wir alle hier in Zürich sind? In diesem Lokal. zusammen, Ruth. Ich kann nicht. Ich weiß, was hilft, Tante Sophie. Versuch es mit einem Cognac. Kind, worauf hast du dich nur eingelassen? Ach, sie wird schon wieder. Die Anspannung, die Angst. Was heißt hier Angst? Wir sind in Freiburg in einer Wohnung, in der meine Familie schon seit 2 Generationen wohnt. Hier haben wir den 2. Weltkrieg überlebt und die Befreiung gefeiert. Hier habe ich Ruth großgezogen, nachdem ihre Eltern verunglückten. Was soll ihr denn hier Schreckliches geschehen? Es ist uns niemand gefolgt. Ich habe die ganze Fahrt über aufgepasst. So wie Almut durch den Schwarzwald gerast ist, müsste unser Verfolger einen Hubschrauber gehabt haben. Angst? Verfolger? Hubschrauber? Wovon redet ihr eigentlich? Marlene, Sie habe ich immer für eine sehr vernünftige Frau gehalten. Eine Frau kriegt keine 4 Söhne groß, ohne zu wissen, wo es im Leben lang geht. Kommen Sie, Tante Sophie, wir gehen in die Küche, bereiten das Essen vor und ich erzähle Ihnen, was in den letzten Tagen passiert ist. Ich will das Geld nicht. Keine Angst, wir lassen dich nicht alleine. Wie gebe ich das Geld nur zurück? Ich will da nie wieder hin zu dieser Bank. Kind, worauf hast du dich da nur eingelassen? Du rührst das Geld nicht an. Aber ich brauche es doch. Wieso brauchst du es? Es ist kein Bargeld im Haus. Die Konten sind noch gesperrt. Wie viel benötigst du? Beerdigung, neue Wohnung, Umzug in eine billigere? Keine Ahnung. Also ich habe mal die Kosten überschlagen. Zunächst braucht Ruth um die 25.000 Mark. Irgendwann mal wird die Frage von einer Rente für Ruth und einer halbweisen Rente für die beiden Töchter ja geklärt sein, aber das dürfte kaum ausreichen. Ruth muss sich eine Stelle suchen. Als was denn? Abgebrochenes Studium, keine Ausbildung, 4 Millionen Arbeitslose. Die Wirtschaft wartet auf dich. Erst einmal werde ich dir 25.000 Mark überweisen. Das nächste Mal, wenn es dir mies geht, meldest du dich bitte eher. Ja, aber wie geht's weiter? Ruth wird bedroht. Kind, worauf hast du dich nur eingelassen? Du rührst mir kein unrechtes Geld an, verstanden? Nächste Woche beginnen die Schulferien, dann kommen meine beiden nach Hause und ich... Das tun sie auf gar keinen Fall, das wäre viel zu gefährlich. Ich hole sie im Internat mit all ihren Sachen ab, dann bringe ich sie zu einer alten Freundin von mir. Sie ist Lehrerin in der Normandie, dort sind sie sicher. Ja, und wie kommen sie dahin? Ein alter Freund von mir, pensionierter Polizeibeamter, der wird uns hinfahren. Bis nach den großen Ferien wirst du alles geregelt haben. Die beiden möchten nämlich jetzt, da ihr Vater tot ist und ihre Eltern nicht mehr streiten, sehr gerne wieder zu dir nach Hause kommen. Oh ja, darauf freue ich mich schon. Gott sei Dank, dann ist das ja geklärt. Ja, aber wie stellt ihr euch das alles vor? Eine billige Wohnung finden, eine Stelle finden, einen Mörder finden, das Geld zurückgeben. Ja, wem soll ich denn das Geld geben? Da spricht Ruth ein großes Problem gelassen aus. Wem geben wir das Geld? Und wir verteilen es an die Bedürftigen. Ach, der mich bedroht, der muss sein Geld wiederkriegen. Ja, aber der wird es ja wohl kaum abholen kommen. Wir wenden uns an die Polizei. Ruth, du mal mit der Polizei. Die sacken höchstens dich ein, weil du für 17 Millionen keine Steuern gezahlt hast. Oh, was soll ich denn tun? Gar nichts. Erst einmal gar nichts. Ja, wieso das denn? Ihr fahrt nach Frankfurt. Ruth nimmt die erste billige Wohnung, die sie kriegen kann. Von den Schweizer Franken gebt ihr nichts aus. Die Villa wird aufgegeben, die überflüssigen Möbel verkauft. Ruth sucht sich eine Stellung, weil sie zu wenig Geld hat. Je weniger Geld sie hat, umso sicherer ist sie. Sie gehen davon aus, dass der Mörder Ruth in Frankfurt beobachtet? Ja, wenn er euch hierher nicht folgen konnte. Wo steht übrigens der Mercedes? Nicht vor der Tür, sondern da, wo er am wenigsten auffällt. Und wo ist das? In der Reparaturwerkstatt bei Mercedes. Zum Überholen. Ist morgen früh fertig. Sehr gut, Almut. Gehen wir also davon aus, dass Richards Kanzlei den Schlüssel zu unserem Geheimnis birgt. Ich gehe als Ruths Freundin und Juristin in die Kanzlei, um die Familienunterlagen zu sichten und zu ordnen. Ja, aber in der Kanzlei ist doch August Billroth, der von der Anwaltskammer eingesetzt ist. Ich arbeite in deinem Auftrag. Abends spät oder sogar nachts. Dabei kann ich ungestört versuchen herauszufinden, was dieser Kanzlei 17 Millionen eingebracht haben könnte. Ja, aber würde dieser August nicht dieselben Akten finden wie du? Ja, das schon. Er würde nur nicht wissen, dass ich den Besitzer eines Millionenvermögens suche. Ich könnte mit all den Unterlagen beginnen, die mit Klaus Renner zu tun haben. Aber zuerst überprüfe ich die Agenda von Richard, besonders die Tage, bevor er nach Zürich gefahren ist. Scheint mir ein vielversprechender Denkansatz zu sein, meine Damen. Dann auf geht das Geld suchen, damit ihr es zurückgeben könnt. Heute Nachmittag hat das Licht noch funktioniert, das ich gedrückt habe. Es ist ja stockfinster hier in der Nacht. Wirklich eine originelle Bruchbude hier. Licht im dritten Haus kaputt. In der Wohnung kommt die Tapete runter. Hallo? Ist da jemand? Ein toter Hahn wird selten fett. Von Jutta Motz. Teil 1. Es sprachen Ruth Susanne Uhlen, Almut Nina Hoger, Marlene Angelika Bartsch sowie René Heinersdorf, Siegfried Kernen, Hermann Lause, Karl-Heinz Tafel, Elisabeth Volkmann und Gisela Zülch. Technische Realisation Ilse Siewecke und Werner Jäger. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.